WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Domian. So, liebe Leute, ich freue mich, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Eine neue Woche beginnt, eine neue Talkwoche. Und die beginnt traditionell am Montag, ja, mit einer freien Themennacht. Also, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Ich bin gespannt auf meine erste Anruferin, die den schönen Namen Luna trägt. 19 Jahre. Guten Morgen, Luna. Hallo. Hallo, Luna. Weswegen rufst du an? Ja, also ich drehe seit 3 Monaten Amateurpornos. Seit 3 Monaten drehst du was für Pornos? Amateurpornos. Amateurpornos. Genau. Ja, und das haben jetzt meine lieben Eltern spitz gekriegt. Ach du lieber Gott. Was sind das für Amateur-Pornos? Ja, Amateur heißt eigentlich nur, dass man selber zu Hause produziert und nicht jetzt irgendwo ins Studio fährt und das da macht. Mit einem Partner zusammen? Ich habe einen festen Drehpartner, mit dem ich die meisten Videos mache. Und letzte Woche habe ich das erste Mal mit jemandem anders gedreht. Also du drehst diese Pornos und stellst die dann ins Netz? Oder? Ganz genau. Ja. So, und das haben jetzt die Eltern entdeckt? Ja, meine ex-beste Freundin hat das irgendwie über die sozialen Medien gesehen wohl. Mhm. Und ist dann zu denen nach Hause gefahren und hat denen das mal schön aufs Brötchen geschmiert. Boah, ist das schäbig. Ja. Ist das schäbig. Was machst du denn im normalen Leben? Im normalen Leben? Ich habe seit neuestem kein normales Leben mehr. Aber sicher, bis vor 3 Monaten hattest du ein normales Leben. Also vor den drei Was hast du dann? Vor 3 Monaten habe ich beim Steuerberater gearbeitet. Ach, guck. Wie? Du hast bis dahin beim Steuerberater gearbeitet. Jetzt bist du seit 3 Monaten im Amateur-Porno-Bereich und arbeitest nicht mehr bei Steuerberater? Ja, genau. Also ich habe da eine Ausbildung gemacht und habe das dann am Anfang parallel laufen lassen. Und dann ist es aber irgendwann zu stressig geworden, weil es tatsächlich doch ein bisschen Arbeit ist. Und dann musste ich mich entscheiden und habe mich für das Spaßigere entschieden. Und davon kann man leben? Ja, ziemlich gut sogar. Darf ich fragen, wie viel du im Monat verdienst? Also jetzt letzten Monat so an die 7.000 brutto. Das ist schon eine gute Summe. Das kriegst du beim Steuerberater nicht so schnell. Nee, vor allem nicht in der Ausbildung. Nee, mit Sicherheit nicht. Wie viel hast du da verdient? 450. Ja. So, jetzt aber nochmal zu den Eltern. Die Eltern haben es erfahren. Ja. Durch die freundliche, nette Freundin. Ja. Wie haben die Eltern reagiert? Ja, meine Mutter hat mich dann angerufen und hat dann erstmal gefragt, ob sie mich jetzt mit Luna Love 96 ansprechen soll. Und da fielst du vom Stuhl, als sie das sagte. Ja, ich saß gerade im Auto und dachte mir, na, herzlichen Glückwunsch. Ja, und dann habe ich erstmal gesagt, ich bin unterwegs, ich kann jetzt nicht reden, auf Wiedersehen, weil ich absolut nicht wusste, was ich sagen soll. Mhm, Aber irgendwann warst du zu Hause oder wo auch immer, wo du telefonieren konntest. Genau, dann habe ich ihr geschrieben, wenn sie drüber reden will, soll sie mich anrufen. Und dann hat sie sich gemeldet und hat mir dann auch erzählt, dass sie dann da auf meiner Seite war, idiotischerweise. Das heißt, sie hat dich in voller Aktion gesehen? Ja, ich weiß nicht, ob sie sich jetzt ein Video angeguckt hat, aber man kann ja auch dann schon auf der My Dirty Hobby Seite die ganzen Vorschaubilder und so sehen. Also man sieht schon genug, zu viel für eine Mutter auf jeden Fall. Okay, gut, wie verlief das Gespräch? Ja, dann hat sie mich halt gefragt, ob ich das freiwillig mache. Das ist irgendwie die Frage, die von jedem als erstes kommt, der mich kennt. Da habe ich gesagt, ja. Und dann, sie war ziemlich entsetzt, wie ich denn dazu kommen würde und was mich dazu bringen würde. Und sie hätte doch alles für mich getan. Und kommst du aus einem konservativen Haus? Ich komme aus einem konservativen Haus. Meine Eltern haben mich mit 14 in ein Kloster gesteckt. Ach du lieber. Also, in ein Internat. Und das war nicht so in ihrem Sinne. Ich höre gerade, Kloster ist ein gutes Stichwort. Ich höre gerade, wir haben ein Foto. Das dürfen wir einblenden? Ja, klar. Ja, dann bin ich mal gespannt und mache jetzt die Radiozuschauer. Oh, wow. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was du da siehst. Nein, es ist ein Mädel mit stark rot geschminkten Lippen und sehr großen Brüsten. Ja, die kommen zugute auf jeden Fall. Sind die echt? Die sind echt. Ja, ja, die sind wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Blonde Haare, einen Zopf, eine große Brille und einen Kuss, Schmoll oder Blasemund, ne? So könnte man sagen. Ach so, ja, okay. Ja, okay, so könnte man sagen. So, die Eltern haben dich auf ein Kloster geschickt, auf ein Internat. Ja. Deine Eltern sind gläubige Christen? Ganz genau. Ja. So, was ist jetzt das Resultat dessen, dass sie das wissen, was du machst? Das Resultat ist, dass meine kleine Schwester mich nicht mehr besuchen darf, weil meine Mama denkt, ich würde dann hier mit meinen Dildos rumwedeln oder so, ich weiß es nicht. Wie alt ist die kleine Schwester? 11. 11. Die weiß von der ganzen Sache natürlich auch nichts, aber... Die darf dich nicht besuchen kommen? Darfst du denn zu deinen Eltern nach Hause kommen? Also im Moment sieht es so aus, dass sie sagen, entweder du hörst damit auf, mhm, oder ja, wir sehen uns nie wieder. Also so hart, ja. gleich die ganz harte Kante. Hast du mit deinem Vater auch darüber gesprochen? Ja, meine Eltern sind getrennt. Mein Vater, ich bin mir, also ich weiß, dass er das weiß, weil meine Mutter redet über jeden kleinen Pups mit dem. Mhm. Aber er hat mich noch nicht angerufen seitdem. Ich habe nichts mehr von ihm gehört, also er weiß es auf jeden Fall, aber wir haben noch nicht drüber gesprochen. Vielleicht ist es ihm peinlich. Ja, wahrscheinlich. Was macht der Vater vom Beruf? Rechtsanwalt. Rechtsanwalt, ja. Mhm. So, jetzt aber nochmal zu deinem Job. Also du drehst Pornos. Genau. Man nennt das Amateur-Pornos, obwohl es ja eigentlich so amateurhaft ist es gar nicht. Du betreibst das ja schon professionell jetzt. Ja, Amateur heißt einfach nur wirklich, dass man es selber schneidet und selber genau irgendwo hochfährt. Ja. Was machst du noch? Was mache ich noch? Ich, ja, sonst nicht viel. Also, das ist jetzt mein Beruf und das nimmt auch ziemlich viel Zeit in Anspruch im Moment. Na, weil viele Mädels, die sowas machen, mit denen ich hier gesprochen habe, die machen auch so Cam, so Live-Cam-Geschichten. Bist du da irgendwie auch in dem Geschäft? Ja, genau. Das läuft auch über die gleiche Seite dann. Mhm. Und ja, da bin ich dann eigentlich fast jeden Abend online. Was genau passiert? All die ordentlichen Menschen unter uns können sich das natürlich nicht vorstellen. Was passiert da? Du sitzt vor einer Kamera, so wie ich jetzt hier vor einer Kamera sitze. Man klickt das irgendwo auf einer bösen Seite im Internet an. So, und was passiert dann? Was machst du da? Ja, die kommen dann da. Bist du da gar nackt? Nö, am Anfang nicht. Nein. Ich versuche das auch immer so lange wie möglich alles anzulassen. Aber ja, die kommen dann rein, erstmal hallo, wie geht's dir? Und so weiter. Das geht per Chat dann, ne? Ja, die schreiben und ich rede. Mhm, okay. Die können auch ihre Kamera anmachen. Ja. Was dann manchmal gut ist, manchmal nicht so gut. Wenn die ihre Kamera anmachen, was siehst du denn dann? Was ich sehe, also manchmal... Schwänze. Ich darf Schwanz sagen, ja. Ja, also wenn schon, dann schon. Meistens sehe ich Schwänze, ja. Okay. Ganz selten, dass da erstmal ein Gesicht kommt, aber meistens einfach nur ein Schwanz, ja. Mhm. So. Was machst du dann vor der Cam? Du bist noch angezogen, im Dirndl vielleicht, fesch, aufgebrezelt? Ja, so ungefähr. Und was passiert dann? Ja, dann schreiben die mir halt, was sie gerne möchten, was ich tue. Und das mache ich dann. Also im Zweifelsfalle erstmal immer ausziehen. Aha, also quasi, die erteilen dir Anweisungen. Wie weit gehen diese Anweisungen? Irgendwann bist du nackig, okay. Ja, komplett nackig, man sieht alles. Genau. Die müssen natürlich, das muss man hinzusagen, dafür eine Gebühr bezahlen, wenn die mit dir verbunden sind. Ganz genau, die bezahlen pro Minute. Was kostet das pro Minute? Pro Minute, es gibt diesen öffentlichen Chat, der kostet 99 Cent pro Minute. Und dann gibt es noch einen Privatchat, wo die mich zu einladen können, wo dann wirklich nur wir beide sind. Mhm. Der kostet, weiß nicht, 3,99, glaube ich. Oh, das summiert sich dann. Ja. Und wenn du schön langsam machst und die Jungs ja ein bisschen hinhältst, kannst du da gut Kohle rausziehen. Ja. Aber die sind selbst schuld und die wissen ja vorher, auf was sie sich einlassen. Eben drum. So ist das Spiel. Okay, lass uns weiterreden. Was genau weisen die dann weiter an? Was wollen die von dir? Ja, im Zweifelsfall immer, das läuft auf Selbstbefriedigung hinaus. Mhm. Halt sämtliche Spielzeuge in sämtliche Öffnungen des Körpers stecken. Mhm. Mhm. Ja. Die wollen sich dann halt gerne vorstellen, dass sie in dem Moment dieses Spielzeug sind. Verstehe. Wo ist deine Grenze? Wo sagst du, das Spiel mache ich dann nicht mehr mit und diese Anweisung nehme ich nicht an? Wann ich das sage oder ob ich das sage? Nee, ich sag, wo deine Grenze ist. Ach so. Ja. Ja, klar. Also ich würde mir jetzt keine Ananas irgendwo reinstecken. Ne? Also wenn ich für mich sage, das tut mir weh oder das mache ich einfach generell nicht, weil ich da jetzt keine Lust zu habe, dann sage ich auch, nee, sorry, ist nicht so meins. Mhm. Na, es könnte ja auch sein, ich wollte darauf hinaus, dass die so ein Rollenspiel mit dir spielen, dass du ein Kind bist zum Beispiel. Sowas zum Beispiel, das wäre für mich eine Grenze, die das würde ich auf keinen Fall machen. Da ist klare Sache bei dir, das machst du nicht. Nein. Mhm. Wie bist du denn überhaupt, du bist 19 Jahre alt, kommst aus einem guten Hause, ja. Hast den ehrenwerten Beruf der Steuerberatungsgehilfe, wie man es nennt, angefangen zu lernen. Wie kommt man denn darauf, dann sowas zu machen? Ja, ich habe ja einen festen Drehpartner, den kenne ich halt auch privat und wir hatten auch vorher schon Sex und der hat dann irgendwann gesagt, wollen wir das nicht mal filmen und ins Internet stellen? Und dann habe ich erst gesagt, nee, auf keinen Fall. Mhm. Ich arbeite, das geht nicht. Und irgendwann, warum genau, weiß ich auch nicht, habe ich dann gesagt, ja komm, lass mal ausprobieren. Und dann ist dieses ganz schreckliche Video mit einer ganz schrecklichen Qualität und einfach nur von vorne bis hinten schrecklich so durchgestartet, dass wir dann noch eins gemacht haben und noch eins und irgendwann... Und man bekam Kohle und nochmal Kohle und man wurde dann interessiert daran. Aber Luna, oder wie immer du auch heißen magst, es muss dir doch klar gewesen sein, in dem Moment, wo du es einmal veröffentlichst, auch auf noch so einer versteckten Seite im Internet, ist die Gefahr sehr groß, dass deine Eltern oder vielleicht auch dein Arbeitgeber das erfahren. Ja gut, ich hätte es meinen Eltern so und so sagen müssen, aber erstens hätte ich es gerne selber getan. Mhm. Ja, hättest du früher machen müssen. Ja, wahrscheinlich, ja. Aber sag mir mal, wie man sowas offenbart. Mhm. Na gut, jetzt ist es passiert. Ja, das wurde mir abgenommen, netterweise. Nun kann es ja sein, dass auch viele andere Leute aus deinem Freundes- oder Bekanntenkreis das jetzt erfahren, so peu à peu. Ist dir das klar, was da auf dich zukommt? Das ist mir klar. Also es ist auch zum Beispiel meine wirklich beste Freundin, mit der ich 4 Jahre lang im Internat auf einem Zimmer gewohnt habe. Die hat es auch gesehen und die hat gesagt, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Mhm. Und das ist auch dabei geblieben. Also ich habe im Moment 3 Leute, die das wissen von mir und die damit klarkommen. Und der Rest weiß es entweder noch nicht oder hat gesagt, auf Wiedersehen. Du bist nicht in einer festen Beziehung im Moment? Nein. Das könnte natürlich dann erhebliche Schwierigkeiten geben irgendwann, wenn du in eine feste Beziehung kommst, dass der Freund das mitmacht. Wenn es dazu kommen sollte, werde ich das von Anfang an sagen und entweder derjenige sagt okay oder es wird dann wahrscheinlich nicht in einer Beziehung kommen. Habe ich das vorhin richtig verstanden? Du bist jetzt schon aus dem Steuerberatungswesen ausgestiegen. Ganz genau. Und machst jetzt nur noch das. Ja. Ist das für dich jetzt klar begrenzt? Du machst Filme, du machst Webcam oder könntest du dir vorstellen, auch in die Prostitution zu gehen? Nee, Prostitution ist für mich keine Option. Also bei mir ist ganz klar, ich mache das, weil ich mir so auch aussuchen kann, mit wem ich das mache und das soll auch so bleiben. Also ich möchte jetzt nicht irgendwen vor die Nase gesetzt kriegen und sagen, hier, der. Aber die ganz simple Frage ist doch, schämt man sich da nicht, wenn man vor einer Kamera und weißt, da gucken so und so viele 100 oder vielleicht sogar 1000 Leute zu und sich da selbst befriedigt? Nee. Gar nicht. Taunt es dich vielleicht sogar ein bisschen an? Dass das wäre, glaube ich, zu viel gesagt. Also so richtig geil werde ich dabei sehr, sehr selten, aber es macht mir halt nichts aus und die meisten Leute sind auch super nett, also es ist schon witzig und unterhaltsam, aber anturnt, würde ich sagen, ist zu viel. Also ich höre so daraus, wie du es erklärst, dass du es für dich entdeckt hast, als eine coole Möglichkeit, relativ viel Geld zu verdienen, ohne sich schmutzig zu machen. Genau. Denn schmutzig machen, das tust du ja nicht. Nee. Was war das Heftigste, was du bisher an Anweisung angenommen hast? Das Heftigste oder das Bekloppteste? Sag beides. Also das Verrückteste war, dass mich jemand gefragt hat, ob ich schon mal, ich weiß nicht, diese, so einen Anziehmotor wie beim Rasenmäher, ob ich sowas schon mal gemacht hätte, welche Schuhe ich dabei anhätte. Und dann sollte ich ihm auf meinem Bett knien vormachen, so im Gedanken quasi, wie ich sowas anziehe. Und das ungefähr 10 Minuten lang. Danach hat mir mein Arm wehgetan. Wie, du solltest das so simulieren, so ziehen, genau. an so einem Motor? Ja. Nackt? Nö. Nee. Ihm waren hauptsächlich die Schuhe wichtig und diese Bewegung. Das ist ja verrückt. Das ist ja irre. Das ist absolut verrückt. So, und das andere? Also es wollte mal jemand, dass ich mir eine komplette Sektflasche in meinen Hintern stecke. Das habe ich unterlassen. Sehr gut. Das wäre, glaube ich, auch nicht gut gewesen. Sonst, also großartig kranke Sachen kommen da gar nicht. Die sind dann schon auf den passenden kranken Seiten, die Leute. Naja, das ist noch. Also es ist hauptsächlich witzig. Im Normbereich läuft das noch. Genau. So, Luna. Ich hoffe, dass du für dich wirklich klar bist, dass es gut für dich ist, das zu machen oder dass es okay ist für dich, das zu machen, vielleicht für eine gewisse Zeit. Ja. Und ich hoffe, dass sich das irgendwie einpendelt wieder mit deiner Familie. Das ist ja nun auch sehr wichtig, denn den Kontakt zur Familie, zur Schwester, dafür zu opfern, das wäre ja nun auch sehr schade und sehr traurig eigentlich. Allerdings. Das heißt, da musst du was tun. Auf jeden Fall. Ja, um einen Zugang zu deiner Mutter zu finden und natürlich dann auch wieder zu deiner Schwester. Ja. Ich würde an deiner Stelle auch mal deinen Vater anrufen. Wenn er von sich aus sich schon nicht meldet, dann sei du diesmal initiativ und sprich mit ihm. Aber was denn, wenn er gar nicht drüber sprechen will? Ich glaube, er will es einfach nicht hören. Dann hörst du auf, dann sagst du, okay, Papa, ich habe es aber einmal gesagt und dann ist es gut. Ja. Ja. Luna, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Schön, dich kennengelernt zu haben. Auf jeden Fall. Tschüss, ciao. Ciao. 0800 220 50 50, unsere heiße Nummer hier zu uns oder mailt uns domian@wdr.de. Mario, 34. Guten Morgen, Mario. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Mario. Weswegen rufst du an? Ich habe eigentlich ein ganz großes Problem und ich versuche eigentlich schon seit vor der Woche anzurufen. Ich bin tierisch nervös. Mache ich zum ersten Mal. Ja. Ich habe vor einem Jahr habe ich eine Frau kennengelernt, wo ich gedacht habe, das ist, ja, für mich war sie die große Liebe gewesen. Ja. Leider ist die Beziehung gescheitert und ich arbeite mit der Frau zusammen. Also ihr wart ein Jahr zusammen? Also ich habe sie vor einem Jahr kennengelernt, waren ein halbes Jahr, waren wir zusammen gewesen. Muss dazu sagen, sie war meine erste Frau, weil ich war vorher schwul, also stand auf Männer. Und ich habe sie auf Arbeit kennengelernt. Sie hat mich einfach total begeistert. Übrigens, kleiner Zwischensatz mal, jetzt werden viele Leute stutzig werden und werden sagen, Mensch, schwul und jetzt auf eine Frau, steht auf eine Frau. Das gibt es in der Tat, das kommt nicht so oft vor, aber das gibt es. Ja. So wie es das umgekehrt auch gibt, dass Männer, die lange mit Frauen zusammen waren, auch irgendwann mal Bock auf einen Mann haben. Es gibt alles in Sachen Sexualität. Ja. Nee, aber bei mir, ich weiß nicht, also es war auf einmal alles da gewesen, also sie hat mich voll erwischt, aber richtig erwischt und gut, sie war für mich... Du warst ein halbes Jahr mit ihr zusammen und hast auch während dieser Zeit mit ihr gearbeitet. Ja. Und hast sie auch damals über die Arbeit kennengelernt? Habe ich sie kennengelernt, sie hat bei uns neu angefangen gehabt als Hauswirtschaftlerin und ja. Und ich fand sie nicht nur sehr süß, sondern auch, sie hatte Witz, sie hatte Charme. Okay. Also sie hat mir alles sehr, sehr gefallen. Sie war nicht auf den Mund gefallen. Und jetzt sprichst du immer in der Vergangenheit, sie hatte und so weiter. Das heißt, diese Beziehung ist jetzt wieder kaputt, oder? Sie ist beendet, ja. Warum ist sie beendet? Ja, weil gewisse Dinge passiert sind, die einfach nicht hätten passieren sollen. Na, welche Dinge? Tamara hängt immer noch sehr an ihren Ex. Wie lange seid ihr jetzt, um es zeitlich so einzuordnen, jetzt wie schon wieder auseinander? Ja, ein halbes Jahr. Okay. Mhm. Sie hängt immer noch an ihrem Ex. Ja. Und du bist aber was immer noch in diese Frau. Was ich nicht verstehen kann, weil der Ex hat ihr praktisch die Hölle heiß gemacht. Ja. Mhm. Also nicht nur, dass er sie betrogen hat, nicht nur, dass er ihr nachts um eins die Haustür eingetreten hat, nicht nur, dass er sie beklaut hat und sonst was. Ich verstehe es nicht. Also er hat wirklich nichts ausgelassen. Ja. Sie hat sich von dir getrennt. Ja, sie hat sich von mir getrennt. Mit der Begründung? Ja, dass es so nicht geht und dass sie keine Gefühle für mich hat. Ja. Mhm. Und aber nach wie vor arbeitet ihr zusammen? Ja, wir arbeiten immer noch zusammen. Seht euch jeden Tag? Wir sehen uns jeden Tag. Arbeitet ihr sehr nah auf einer Etage zusammen, in einem Büro gar? Wir arbeiten in der Küche zusammen, ja. Mhm. Und wie hältst du das aus? Domian, das ist nicht alles. Aha. Weil jetzt wird's richtig hart. Weil was mich richtig mitnimmt und was mich sehr, sehr, sehr traurig macht, ist einfach die Situation, was sie jetzt tut. Sie hat mich auf Arbeit wegen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz angezeigt. Oh. Ja. Jetzt, nachdem ihr getrennt seid? Ja. Was sollst du angeblich getan haben? Ich soll sie angefasst haben. Wo angefasst? Ja, am Busen und, ja. Hast du es gemacht? Das hat mich sehr getroffen. Und hast du es gemacht? Hast du es gemacht? Nein. Jeder Mitarbeiter, alle meine Chefs, also die haben auch zu mir gehalten. Es gab natürlich ein Gespräch, ja, aber dieser Angriff auf mich, damit bin ich überhaupt nicht klargekommen. Also das war, als dass mir sowas jemand antut. Also es gab ein Gespräch bei den Vorgesetzten oder beim Vorgesetzten? Ja, es gab ein Gespräch. Natürlich müssen Sie, ich arbeite für eine katholische Einrichtung und da gibt es natürlich auch Vertrauenspersonen und die Vertrauensperson hat sich dann an die Chefs gewandt und dann wurde ein Gespräch geführt mit mir und so weiter und die wollten dann halt ganz genau wissen, was da nun los ist oder was passiert ist. War das Gespräch, warst du alleine bei diesem Gespräch oder war sie da? Nein, ich war alleine, ja. Was, du glaubst, dass dein Chef oder deine Vorgesetzten dir glauben und nicht ihr? Domian, ich arbeite seit 5 Jahren für diesen Betrieb, ja, und ich arbeite sehr, sehr, sehr gerne in dieser Einrichtung. Und in den Jahren, wo ich da gearbeitet habe, hat sich eine gewisse Freundschaft auch aufgebaut, insgesamt in der Küche und auch mit dem Chefs und so weiter. Und ich würde sowas nicht tun. Und ja, du glaubst, das denken die Vorgesetzten auch? Ja, ich weiß nicht an. Ich hab's. Wir haben es auch gesehen, dass ich völlig verstört gewesen bin. Das ist mir auch sehr nahe gegangen. Ja, also ich habe mit allen gerechnet, aber nicht mit dem. Mhm. Jetzt gab es Gespräche oder ein Gespräch bei dem Vorgesetzten. Was gab es noch an Konsequenzen nach dieser Anschuldigung? Konsequenzen gab es keine. Also es wurde mit uns gesprochen, es wurde versucht, uns auseinander zu bekommen. Wir arbeiten in einem Schichtbetrieb, also es gibt einen Frühdienst und es gibt einen Spätdienst. Mhm. Und dann sollte das so gemacht werden, dass wir nicht mehr aufeinandertreffen. Aber irgendwie kann man sich leider nicht verstecken auf Arbeit und dann treffen wir uns doch aufeinander. Wem hat sie denn zuerst diese Beschuldigung kundgetan? Der Vertrauensperson, die sie eigentlich überhaupt nicht kennt. Mhm. Die Polizei wurde nicht eingeschaltet? Nicht. Noch nicht, oder nicht? Nein, hat sie nicht getan. Und? Weil, das ist folgender Grund, kann ich sehr oft erklären, warum sie das nicht tun. Sie will mich auf Arbeit erwischen, da wo ich was bin. Hast du sie denn nach dieser Beschuldigung mal angesprochen auf diesen Vorwurf? Ich habe es mal versucht, ja, aber ich habe es dann auch gleich sein gelassen, weil es bringt auch nichts. Also du hast es versucht und wie hat sie reagiert? Wenn so ein Vorfall, ja, ich konnte ja gar nicht mehr richtig arbeiten. Kann ich dahin gehen? Kann ich nochmal auf Toilette? Schreite ich im Moment gleich los oder wie geht man damit denn um? Das kann ich gut verstehen. Beantworte mal netterweise meine Frage. Wie hat sie denn reagiert, als du sie darauf angesprochen hast? Eigentlich hat sie nichts großartig weiter dazu gesagt. Also ich weiß nicht, also. Ja, hat sie sich auf ein Gespräch eingelassen? Ist sie wütend weggegangen? Hat sie dich beschimpft oder was? Na, eigentlich ist er darauf gar nicht eingegangen. Also Ehren hatte gesagt, dass ich an allen schuld bin und so weiter. Also was glaubst du denn, warum sie dir, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du die Wahrheit sagst, was glaubst du, warum sie dir so einen reinwürgen will mit dieser Beschuldigung? Ich habe Tamara habe ich als Mensch kennengelernt, die sehr nach, wie sagen wir, nach Aufmerksamkeit sucht. Ja, es hat, glaube ich, auch was mit in der Familie und auch mit früher irgendwas zu tun. Und Ist es kein latenter Hass oder Zorn, dass sie sich irgendwie an ihr rächen will? Nein, also das glaube ich ja nicht. Also sie hat ja gesagt, dass sie mich eigentlich nicht liebt. Aber jetzt mal zu dieser Frage zurückzukommen. Was empfindest du denn noch für diese Frau? Das ist das Problem. Und das fragen sich viele, viele, viele Freunde von mir, auch Mitarbeiter. Warum geht mir das so nah? Ja? Was empfindest du denn noch für diese Frau? Ja, ich glaube, die Frau, die hat mir die Tür geöffnet. Die Tür, was ich wirklich will, beziehungstechnisch. Gut. Okay, ja. Verstehe ich auch noch. Ja. Was empfindest du für diese Frau? Eigentlich gar nichts mehr. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Mario, ich hatte ja schon sehr befürchtet, dass du sagst, ja, ich liebe sie irgendwie doch noch. Ich glaube, nach dem, was du mir ja gerade erzählt hast, ist es gut, wenn du sagst, ich empfinde nichts mehr für sie. Wenn sie dir auch eine Tür geöffnet hat für das, was du willst, ist es ja gut. Aber Domian, jetzt mal eine ganz andere. Was ich jetzt auch erfahren habe, ich arbeite ja immer weiterhin noch mit ihr, sie ist ja jetzt von jemandem anders auch noch schwanger. Ja gut, das sollte dich ja nicht mehr interessieren. Ja, sollte mich eigentlich nicht interessieren, ja. Also ich finde jetzt erstmal... Aber? Ja, gute Freunde machen sich halt eben halt... Mich hat das wirklich getroffen und mich hat es wirklich... Also ich sehe da jetzt zwei Ebenen. Einmal deine Verletztheit von wegen der Trennung und letztendlich auch der Beschuldigung und jetzt auch noch vielleicht irgendwie ein bisschen Eifersucht schwingt da ja auch noch rein. Das ist die eine Ebene und die andere Ebene ist, dass sie dich offensichtlich bloßstellen wollte in deiner Arbeit oder auf deinem Arbeitsplatz. Das hat sich aber, so wie du es jetzt gerade geschildert hast, doch wieder mehr oder weniger eingerenkt. Man hat euch getrennt, ist das richtig? Und dein Arbeitgeber glaubt dir wohl mehr als ihr. Ist das richtig? Habe ich das so richtig verstanden? Sag mal, der Arbeitgeber hat so eher gedacht, bitte klärt eure Dinge unter euch im Privaten. Okay, ja? Verstehe. Also die haben so eher gedacht, das ist so ein privates, dass wir hier einen Rosenkrieg auf Arbeit ausfechten. Gut, und dann wollen wir mal hoffen, dass an dieser Front jetzt mal Ruhe herrscht. Jetzt ist die andere Frage, du musst jetzt klarkommen mit all den seltsamen Dingen, die dir widerfahren sind. Was heißt seltsamen Dingen? Ja, du hast dich zum ersten Mal eine Frau verliebt, die hat Schluss gemacht, die ist jetzt schwanger, die beschuldigt dich der sexuellen Belästigung. Das ist jetzt das Ding, wo du klarkommen mit musst. Und ich glaube, das ist das Hauptding, was dich auch umtreibt und dich so verzweifelt macht. Auch mit auf Arbeit? Bitte? Auch mit ihr auf Arbeit? Wie meinst du? Das ist meine auch eine wichtige Frage, also für mich. Also kann ich nach 5 Jahren immer noch dort weiterhin arbeiten? Geht das gut auf Dauer? Wenn Sie so eine Aktion ja schon starten. Ja, also ich denke ja. Ich meine, wenn du jetzt weggehst, ist das ja fast schon ein Schuldbekenntnis. Ja, das ist ja. Ich würde mich an der Stelle absolut akkurat verhalten. Ich würde ihr absolut aus dem Weg gehen. Und man hat euch ja schon offensichtlich getrennt und in der Hoffnung, dass sich das wieder beruhigt. Was das andere anbelangt, Mario, dazu möchte ich jetzt sehr gerne, weil mir gerade hier die Zeit wegrinnt, möchte ich sehr gerne, dass meine Psychologin dir ein paar Tipps gibt, wo du dir da auch gezielt mal Unterstützung und Hilfe suchen kannst. Ich glaube, das brauchst du. Das ist auch richtig. Und das sagen meine Freunde eigentlich ja genauso. Gut, dann bist du hier an der richtigen Stelle. Dann bitte ich dich aufzulegen und die Heike ruft dich gleich zurück und alles weitere regelt ihr beide dann im Hintergrund. Danke, vielen, vielen Dank. Alles Gute und viel Glück wünsche ich dir. Danke dir. Lieber Mario, du legst auf, wir melden uns gleich. Ja. Tschüss, ciao. Wir haben 1.31 Uhr. Das ist doch genau die Zeit, wo ich euch gerne unser Thema diese Woche sagen möchte, nämlich das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Das heißt heute Nacht, diese Woche heißt es Verbrechen. Ich möchte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit euch über Verbrechen sprechen, möchte mit Leuten reden, die schon einmal Opfer eines Verbrechens waren, also eines Überfalls, einer Vergewaltigung, einer Gewalttat, eines Betruges. Und ich möchte auf der anderen Seite auch gerne mit Verbrechern sprechen, die schon eine Straftat begangen haben. Wie steht ihr im Nachhinein dazu und was habt ihr gemacht? Also wenn ihr gerne mit mir über das Thema Verbrechen sprechen wollt, dann meldet euch an unter domian@wdr.de oder ruft am Mittwoch vor der Sendung oder natürlich auch während der Sendung an. Heute freie Themennacht und jetzt ist die Silvia hier und die Silvia ist 48. Morgen, ja, Silvia. Hallo. Hallo Silvia. Schön, hallo, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch sehr. So, über was reden wir beide? Ja, und zwar ist es so, ich habe schon vor mehreren Wochen versucht, mit dir zu sprechen, weil es geht um meine Freundin, die ist 20 Jahre älter als ich und sie war immer wie meine zweite Mama und sie hat jetzt Lungenkrebs. Mhm. Und das hat schon metastasiert in den Knochen und in der Leber. Ja. Und wollte ich mich gerne mit dir sprechen, weil ich weiß überhaupt nicht, wie ich mich verhalten soll. Ja, also sie ist eine ganz, kann man sagen, die engste Freundin deines Lebens bisher gewesen. Ja. Ja. Ja. Also ihr habt viel miteinander gemacht, viel erlebt, viel geredet. Ihr kennt euch beide in- und auswendig. Ja, und also sie ist Altenpflegerin, ich auch. Und wir haben uns beide für Psychologie interessiert. Und dann hatten wir stundenlange Gespräche und das war ganz toll. Das habe ich sonst noch nie gehabt. Und ihr seid 20 Jahre auseinander vom Alter, sagst du. Wie lange kennt ihr euch denn schon? 30 Jahre? Ja. Wow, das ist eine verdammt lange Zeit. Jetzt ist deine Freundin so schwer krank, dass sie nicht mehr gesund wird. Nein. Liegt sie in einem Hospiz oder ist sie zu Hause? Nee, sie ist zu Hause. Also sie muss, alle 2 Wochen muss sie ins Krankenhaus zur Chemotherapie und kommt dann wieder. Mhm. Aber ist bettlägerig, kann nicht mehr laufen und so. Und ja. Wie lange leidet sie jetzt schon an der Erkrankung? Halbes Jahr. Wann hast du sie das letzte Mal gesehen? Ja, vor 4 Monaten ungefähr. Wohnt ihr in einer Stadt? Also ich wohne in einer Stadt und sie wohnt auf dem Dorf. Aber nicht weit auseinander? Nee, 10 Kilometer. Ach so. Mhm. So, was genau, Silvia, ist jetzt für dich das Problem? Mein Problem ist jetzt, ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Also ich sehe sie zum ersten Mal dann ohne Haare und so. Mhm. Und es könnte durchaus sein, dass ich, wenn ich das so sehe, dass ich dann weine. Mhm. So. Jetzt habe ich mit einer Freundin gesprochen, die hat zu mir gesagt, Silber, das darfst du nicht. Du musst stark sein für sie. Mhm. Ja, und das ist so die Sache, wo ich nicht weiß, was ich machen soll. Ja. Und zudem hat sich jetzt letzte Woche, also wir telefonieren immer, auch wenn wir uns nicht sehen. Mhm. Und dann habe ich sie gefragt, ob ich sie besuchen darf. Und dann hat sie gesagt, nein, es würde mir nichts bringen und sie auch nicht. Und da war ich total verletzt, muss ich sagen. Warum hast du sie denn nicht schon längst mal besucht? Also am Anfang, als es ihr noch gar nicht so schlecht ging, zum Beispiel als die Diagnose gerade gesagt worden war. Ja, das... sie wollte das nicht, sie wollte mich schützen. Ich verstehe das nicht. Ihr seid beide, ihr kommt beide aus dem krankenpflegerischen Berufsfeld. Ja. Also Altenpflege oder Krankenpflege oder was? Ja, Altenpflegerin. Lass mich mal sagen, ich verstehe es wirklich nicht. Ihr kommt aus so einem Berufsfeld. Ihr seid erwachsene Frauen, ihr seid 30 Jahre Busenfreundin. Da ist es doch das A und O, dass man sofort, wenn die beste Freundin schwer krank wird, dass man sofort zur Stelle ist, ihr beisteht, redet und einfach miteinander die Zeit verbringt. Mich irritiert es so, dass ihr jetzt... Ja, das ist ein bisschen... sie hat ja eine Familie und Kinder und ihr Mann ist verstorben und wenn der Mann verstorben ist, bist du doch wahrscheinlich umso wichtiger als Bezugsperson. Du, das hat sie mir verschwiegen. Sie hat dir verschwiegen, dass ihr Mann verstorben ist? Ja, weil sie mich schützen wollte. Weißt du, ich bin depressiv. Moment mal, ist ihr Mann plötzlich verstorben? Nee, nicht plötzlich, nee. Wann war das? Wann er gestorben ist? Ja. Vor 4 Jahren? Mhm. Ich hab mir nichts erzählt. Ja. Bis heute nicht. Also nicht richtig. Weil sie gewusst hat, wenn ich das erfahre, dass ich dann, ja, dass es mir dann schlecht geht. Ne? Aber hast du das denn nicht mitbekommen? Wenn man so nah mit jemandem befreundet ist, besucht man sich doch und kriegt man doch mit, wenn der Partner schwer krank ist. Nee, das habe ich nicht mitgekriegt, weil ich selber auch krank bin und ich war dann im Krankenhaus oder in der Tagesklinik oder so. Sie wollte das einfach nicht. Hast du denn zu dem Mann auch ein gutes freundschaftliches Verhältnis gehabt? Ja, so geht so. Also so viel zu dritt habt ihr nicht gemacht? Nein, nein, nein. Nein, wir haben auch sowieso nicht so viel gemacht. Das Einzige, was wir gemacht haben, war quatschen. Also ja, aber offensichtlich nicht mal das richtig. Wann und wie hast du denn erfahren, dass ihr Mann gestorben ist? Ja, als ich selber im Krankenhaus lag und sie mich angerufen hat. Wie lange war der Mann da schon tot? 3 Wochen, glaube ich. Ich bin fassungslos, Silvia. Was ist denn das für eine Freundschaft? Die erzählt dir nicht, wenn ihr Mann stirbt. Das erzählt sie nicht ihrer besten Freundin. Nee. Ich finde das eine merkwürdige Freundschaft, was ihr da habt. Nun, wenn du sagst, dass sie dich schützen will, weil du selbst erkrankt bist an Depressionen, aber auch ein depressiver Mensch kann Mitgefühl zeigen und will auch mitfühlend sein. Ja. Und ich glaube, dass das eher eine Beleidigung ist, wenn man einen depressiven Menschen ausschließt, anstatt ihn mit in sein Leben zu nehmen, auch wenn das Leben in dem Moment mal gerade nicht schön ist. Ja. Das zeichnet doch die Freundschaft aus, dass man eben in schönen und in traurigen Zeiten zusammen ist. Ja, und was glaubst du, was ich möchte? Ich möchte zu ihr. Weißt du, auch wenn ich nicht viel tun kann, aber... Pass mal auf, Silvia, dann würde ich an deiner Stelle morgen früh meine 7 Sachen packen, mein Täschchen oder was auch immer, mich ins Auto setzen oder in die Bahn und sie besuchen fahren. Ja, aber sie hat doch gesagt, sie möchte das nicht. Vielleicht will sie es ja irgendwie aus merkwürdiger Rücksicht dir gegenüber nicht. Ja. So, und das musst du brechen. Ja? Ja, finde ich schon. Und wenn du weinst, finde ich auch nicht schlimm, wenn du mal eine Runde weinst. Hinterher unterhältst du dich halt wieder mit ihr. Natürlich soll man stark gegenüber Menschen sein, die krank sind. Aber man muss auch kein Übermensch sein. Ihr seid Freundinnen seit 30 Jahren. Da kann man auch mal vor Traurigkeit gegenseitig weinen. Das finde ich nicht schlimm. Nee? Nein. Mach es, geh. Nee, so ist mein Gefühl auch. Und eigentlich mache ich immer das, was mein Bauch mir sagt. Ja. Eigentlich fahre ich da immer richtig mit. Also ja. Wenn du das Gefühl hast, dass es gut dahin zu fahren, dann fahr hin. Sonst machst du dir vielleicht irgendwann hinterher Vorwürfe, wenn sie gestorben ist, dass du... Ja. Ja. Ja. Mhm. Genau. Das geht doch nicht. Mhm. Ich kann sie doch da nicht so liegen lassen. Ja, und das ist auch shit egal, ob sie nun eine Glatze hat oder nicht. Darauf kommt es doch gar nicht an. Ja. Nee, da kommt es nicht drauf an. Nein. Natürlich nicht. Nein. Fahr hin. Ich möchte wissen, wie es ihr geht. Ja, und fahr hin, sag ihr, dass du das nicht gut findest. Ihr seid so eng verbunden, jetzt muss man auch füreinander da sein. Und du bist da. Und du bist ihre Freundin. Ich glaube, ich hoffe und ich glaube, ich bin fast sicher, dass sie das sehr beeindrucken wird. Ja. Mhm. Und wenn du das Grundgefühl auch hast, dann stimmt es, dann mach es. Weißt du, Silvia, nehmen wir mal den Fall an, dass sie das aus irgendwelchen für uns jetzt nicht erschließbaren Gründen wirklich nicht will. Dann hast du aber den Versuch unternommen und das ist sehr wichtig und legitim, finde ich. Mhm. Ehrlich? Ja. Ja. Meinst du, das kann ich wirklich machen? Ich finde ja. Überschreite ich dann nicht eine Grenze, wenn sie sagt, sie möchte nicht? Ich wiederhole es nochmal. Ich habe ja die Vermutung, dass sie das nicht will, weil sie dich schützen will. Ja, ja. Und das kannst du ja ausräumen, indem du sagst, du brauchst mich nicht schützen. Ich bin deine Freundin, ich stehe zu dir. Ja. Lass es nochmal so, lass es mal jetzt über Nacht nochmal so sacken. Ja. Und dann entscheide nach deinem Bauchgefühl. Das ist meistens richtig. Ja, das stimmt, da hast du recht. Mhm. Ja. Liebe Silvia. Nee, aber das hat mich schon gut getan jetzt. Das macht mir Hoffnung. Ja, und lass es mal einfach ein bisschen sacken. Manchmal muss man nochmal überschlafen, eine Angelegenheit, ja. Und dann ist man ein bisschen klarer. Ja, das stimmt. Dann wünsche ich eine gute Entscheidung morgen oder übermorgen. Ja, ich danke dir. Danke, Domian. Liebe Silvia, alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Ich dir auch. Ne? Tschüss. Tschüss. Ciao. Ich bin jetzt verbunden mit... Hanise. Hanise, das stimmt bestimmt nicht. Das habe ich falsch ausgesprochen, oder? Nee, das war richtig. Ach, das ist richtig. Ja, genau. Ein türkischer Name? Ein islamischer Name. Ich bin zum Islam konvertiert. Genau. Und das ist einfach, den habe ich mir ausgesucht. Hanise. Was heißt denn Hanise? Übersetzt? Ja, so wie die Gläubige. Das kann man schon so ungefähr. Es hat mehrere Bedeutungen. So wie die Gläubige? Ja, genau. Die Gläubige. Ja. Also die auf Gott vertrauende. So. Ah ja. Ja. Du bist zum Islam konvertiert. Ist das auch der Grund deines Anrufes? Nein, gar nicht. Also es hat gar nichts damit zu tun. Wobei ich das sehr spannend finde. Da würde ich gerne mit dir auch drüber reden. Aber kommen wir erstmal zu dem Thema, was... Ja, damit habe ich auch kein Problem. Ja, ja. Weswegen du angerufen hast. Ja, mein Problem ist, also erstmal, ich bin verheiratet. Ich habe einen 10 Monate alten Sohn. Mhm. Und ich habe jetzt vor einer Woche rausbekommen, dass mein Mann mich betrogen hat. Wie hast du noch nicht körperlich, also ich hatte eine Nachricht aufs Handy bekommen und da stand ein Frauenname. Mhm. Ich habe es gegoogelt und habe ihr Profil auch gefunden, habe sie angeschrieben und sie kannte ihn unter anderem Namen, hat mir dann auch alles erzählt, dass er sie angesprochen hat. Sie haben sich schon dreimal getroffen, aber halt immer nur kurz, noch keinen körperlichen Kontakt. Mhm. Und dann habe ich halt mit ihr gemeinsame Sache gemacht. Sie hat ihm gesagt, komm zu mir nach Hause. Mhm. Er ist zu ihr, sie wohnt ein paar Straßen weiter und ich bin mit unserem Sohn dann dahin. Ja. So, dass wir ihn halt dann da erwischen. Ja, und dann war es er. Wie, warst du zuerst mit dem Sohn da? Oder bist du da reingekommen? Nee, ich habe mich mit ihr besprochen und sie hat gesagt, er kommt dann zu ihr. Mhm. Und dann bin ich dann halt direkt dann dazu gestoßen. Hatte er ihr denn weisgemacht, dass er keine Frau und kein Kind hat? Ja, auf jeden Fall. Ach so, das heißt, die kannten sich auch noch nicht lange. Das war halt 3 Tage. Ich habe es Gott sei Dank früh genug rausbekommen. Ich weiß nicht, wie ich mich erzählen würde, wenn da noch mehr passiert wäre, ob ich das... Wahrscheinlich wäre da mehr passiert. Ja, wäre auf jeden Fall. Und die war entsprechend auch böse und hat sich dann gleich mit dir zusammengeschlossen. Ja, also sie hatte auch noch keine Bindung zu ihm. Mhm. Und deswegen haben sie es dann auch gemacht. So, jetzt sitzt er da bei seiner eventuellen Affäre im Zimmer und dann klingelt es und dann kommst du mit eurem kleinen Kind da rein. Wie? Genau. Was ist das für eine Situation? Wie hat er da reagiert? Er war schon geschockt. Er meint, ich wusste es. Sagte er, ich wusste es. Ja, und er hat sich halt geschämt, ne? Dieses, weißt du, dieses Lächeln, was man hat, wenn man sich gerade so schämt und nicht weiß, was man sagen soll. Ja. Und ja, er wusste halt erstmal nicht, was ist und meinte, lass uns hier rausgehen. Aber ich habe es halt extra gemacht in der Wohnung, weil ich weiß, dass er immer wegläuft. Er will nicht über seine Sachen reden, was er hat. Und so, er verdrängt es immer. Und wie hat er sich dann gerechtfertigt, erklärt, herausgeredet? Ja, es tut mir leid. Es ist so, am Anfang hat er gar nichts dazu, konnte er nichts dazu sagen, sind wir irgendwann gegangen. Und jetzt die letzten Tage... Ich bin halt auch so, ich will darüber reden. Ich möchte wissen, warum habe ich was falsch gemacht? Was fehlt dir? So, ne? Es gehört ja auch immer, man macht es nicht ohne Grund. Ja, natürlich nicht. Und es fehlt immer was. Wie bitte? Es fehlt immer was oder man will noch etwas anderes haben, wenn man so etwas macht. Genau, und das Zweite hat er dann sozusagen gesagt, dass halt, das ist wie ein Abenteuer, halt mal was anderes. Wie lange seid ihr denn schon zusammen? 2 Jahre sind wir verheiratet. Ja, und wie lange kanntet ihr euch vorher? Nicht lange. Nicht lange, gut. 2 Monate. Gut. Also es ging nur um die Heirat. Ich wollte nicht jemanden kennenlernen, weil, ja, irgendwann passiert sowas immer. Man kann es nie vorher wissen, ob man 3 Jahre vorher zusammen ist und dann heiratet oder, ne? Ja. Und ich bin jetzt wieder schwanger in der 11. Woche und weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ich habe morgen einen Termin, ob ich abtreiben soll oder nicht. Ach, du überlegst tatsächlich, dass... Ja, ich bin wirklich am Ende. Also ich bin nur noch am Weinen. Ich habe angefangen, mich selbst zu verletzen. Und du bist zum... Jetzt komme ich doch zu deinem ersten Satz wieder zurück. Du bist zum Islam konvertiert. Genau. Du warst vorher Christin? Ja, also eher... Also eigentlich gar nichts Besonderes. Also nicht wirklich mit Gott verbunden oder so christlich. Bist du deutschstämmig? Ich bin Deutsche, ja, genau. Ja. Wie wäre das denn, ich höre den Kleinen im Hintergrund. Ja. Erst wach. Wenn du abtreiben würdest, könntest du das islamisch gesehen? Ja, kannst du das mit deinem Glauben vereinbaren? Eigentlich ist es nicht erlaubt. Es ist erlaubt in den ersten 40 Tagen und die sind ja schon vorbei. Aber es geht einfach auch um... Jetzt ist gerade die Leitung weg. Würdest du es vielleicht nochmal wiederholen? Sagst du den letzten Satz nochmal? Es sind im Islam eigentlich nicht vereinbar, aber es geht ums Psychische für mich. Ich schaffe es nicht. Und eigentlich gibt mir der Glaube wirklich auch Kraft. Wir sind eigentlich praktizierende Muslime. So. Wir beten eigentlich auch und alles, aber das hat nachgelassen und deswegen ist es wahrscheinlich auch so weggekommen, weil, das ist halt, er hat auch gesagt, das ist die Sünde für ihn, die ihn so angemacht hat. Er möchte nicht irgendwie mich verlassen oder so, es war halt diesen Abenteuer abwechselnd. Wie alt ist er? Er ist 25, ich bin 21. War das eine Liebeshochzeit? Ja, also Liebe kann man nie sagen, Liebe kommt erst nach Jahren. Jetzt ist die Leitung wieder ganz schlecht weg. Hallo? Ja, du musst es nochmal wiederholen. Ich habe gefragt, war es eine Liebeshochzeit? Ja, ich finde, Liebe kommt erst nach Jahren, in denen man Sachen zusammen mit erlebt hat, aber ich war auf jeden Fall verliebt und er auch. Also ja. Warum habt ihr so schnell geheiratet? Ich wollte das so und er auch. Also warum? Ich wollte nicht dieses Kennenlernen und also ich war vorher auch in einer Beziehung mit einem Nicht-Moslem und es war auch einfach nicht schön. Und aber dieses Kennenlernen hat ja oftmals einen großen Zweck und Sinn, dass man sich eben erkennt, ob man zusammenpasst. Ja. Es hat ja alles, also wir hatten Kontakt und alles, wir haben uns getroffen und es war eigentlich alles gut und das war auch sehr intensiv, weil ich ja wusste, es würde, wenn es zur Ehe kommt, es ist sehr intensiv, der Kontakt dann. Es ist nicht so, als wenn man sich einfach normal kennenlernt. Also man bespricht ganz andere Themen, als wenn man sich einfach so ganz frei kennenlernt. Wann bist du eigentlich konvertiert? Ich bin konvertiert mit 16, 17. Ja. Das ist ja hochinteressant. Warum? Bist du damals konvertiert mit 16, 17? Es war einfach die Interesse da. Dann bin ich mal mit in die Moschee gekommen. Und ja, dann nach und nach habe ich mir alles angehört. Für mich hat das alles einen Sinn ergeben. Mhm. Warum interessiert dich der muslimische Glaube mehr als der christliche Glaube? Ich war auch oft in der Kirche, also ich habe schon danach gesucht, ne, nach diesem Gefühl. Und ich muss ehrlich sagen, dieses Gefühl, was man hat, dieses Gemeinschaftsgefühl hat man auch in der Kirche. Also in der Kirche habe ich auch mal angefangen zu weinen, weil es halt dieses Gemeinschaftsgefühl war. Aber ja, es geht mir auch, es gibt auch viele so Beweise und alles mögliche. Ich habe mich sehr viel damit auseinandergesetzt. Und für mich ist dann herausgekommen, dass für mich persönlich der Islam die richtige Religion ist. Du hast eine Sehnsucht nach Gott gehabt und dein Weg ist eben der Weg über den islamischen Glauben. Genau, richtig. Okay. Ja. So, aber jetzt zur Grundproblematik zurück. Ja. Ich kann hier keine Schwangerschaftsberatung machen, das weißt du. Und ich will ja, es auch nicht. Ja, das weiß ich. Da gehe ich ja morgen auch hin. Nur so. Halt, weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich finde nur grundsätzlich, dass man das sehr, sehr, sehr genau bedenken muss. Ja. Gehst du allein hin oder gehst du zusammen mit deinem Mann dahin? Nö, wenn, dann werde ich es Ihnen auch nicht sagen, dass ich abgetrieben habe. Also, das will ich für mich alleine ausmachen. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich. Dann würde ich mich, wenn ich jetzt dein Mann wäre, extrem hintergangen fühlen. Er hat mich auch hintergangen. Also ich bin mir auch sicher, dass du mich scheiden lassen werdest. Ich finde das noch schlimmer, als wenn er sich mal mit einem Mädel trifft. Echt? Ja, finde ich. Du entscheidest über euer Kind, euer Leben, was ihr zusammen gezeugt habt. Aber im Endeffekt ist es für mich auch so, dass er auch darüber entschieden hat, einfach über unser Leben. Okay, wir sind ja eine Familie, okay, weißt du? Das ist ein Argument, aber dann bezieh ihn mit in die Entscheidung ein. Nimm ihn um Gottes Willen morgen mit in das Beratungsgespräch. Vielleicht ergibt sich aus dem Beratungsgespräch ja auch ein neuer Anstoß für eure Beziehung, dass ihr denkt, das schaffen wir, das ziehen wir durch. Aber das schaffe ich nicht, wirklich nicht. Ich habe dieses Vertrauen einfach nicht. Okay, dann mach es aber auch klar und mach es ihm auch klar. Trage nicht dieses große Geheimnis immer oder vielleicht sogar dein Leben lang mit dir herum. Das schadet dir, da bin ich ganz sicher, elementar. Und ich finde es extrem unfair deinem Mann gegenüber. Ich bin ganz auf deiner Seite, ich will deinen Mann nicht in Schutz nehmen, das musst du gar nicht denken. Aber in diesem Fall glaube ich, dass du auch einen Fehler machen würdest, wenn du das jetzt alleine durchziehst. Ich finde es ja sowieso, dass ihr auch vielleicht mal zu einer Eheberatung gehen solltet. Jetzt ist die Leitung wieder weg. Nee, ich höre dich. Ja, jetzt ist wieder da. Ja. Habt ihr denn darüber mal nachgedacht, ob ihr zusammen zu einer Eheberatung geht? Also wenn ich schon mit ihm rede und dir viele Fragen stelle, ich bin ja so wirklich, ich rede, will auch alles. Diese Leitung ist ganz schlimm, Anise. Hallo? Es geht immer wieder weg, es sackt so weg. Du hast gesagt, wenn du schon immer mit ihm redest und Fragen stellst, wird er genervt. Ja. Ja, aber es ist ja was ganz anderes, wenn ein Fachmann dabei ist, wenn eine dritte, eine Respektsperson dabei ist und man zu dritt einfach mal die Sache erörtert. Jetzt quietscht er sehr. Ich mache mal folgenden Vorschlag, Anise. Ich habe dir grob das gesagt, was ich dir sagen möchte. Meine Psychologin ruft dich nochmal an und gibt dir noch die eine oder andere Beratungsstelle an die Hand und sie kann ja auch nochmal ihre Meinung dir sagen. Ja. Okay? Dann bitte ich dich aufzulegen und die Heike ruft dich gleich zurück. Okay, danke. Und beruhige den Kleinen. Ja, das mache ich. Tschüss, ciao. Tschüss. Und hier ist Petra. Und Petra ist 56. Guten Morgen, Petra. Guten Morgen, Domian. Hallo, Petra. Hallo. Weswegen hast du angerufen? Es geht darum, mein Sohn, der mittlerweile 37 Jahre alt ist, ist vor, sagen wir mal so, vor 13 Jahren einfach so verschwunden. Ach, einfach so? Ja. Bis heute? Vor ungefähr 5 Jahren haben mein Ex-Mann und ich ihn wieder ausfindig gemacht. Habt ihr nicht in einer irre großen Sorge gelebt, dass ihm was passiert ist? Ja, das auf jeden Fall, weil es war auf einmal, er hat sich, bevor er verschwunden ist, eine neue Wohnung angemietet. Er hat eine Freundin gehabt, war alles in Ordnung. Und dann war er plötzlich weg? Dann war er auf einmal weg. Weder seine Freundin noch mein Ex-Mann und ich wussten was davon. Habt ihr die Polizei damals eingeschaltet? Ja, ich war mehrmals bei der Polizei, aber da wurde mir gesagt, ja, ihr Sohn ist volljährig, können wir nichts machen. Und die hatten keinen Verdacht auf ein Verbrechen? Nein. Wo war... Die Sache war eben halt eben, er hatte vor zig Jahren mal, ich glaube, da war er 19 oder 20, einen Unfall gehabt. Da hat er einen schweren Unfall gehabt und da hat er also epileptische Anfälle danach gehabt. Mhm. Und das habe ich bei der Polizei auch angegeben, weil es eben halt auch ein Grund ist, ja, darauf einzugehen. Mhm. Nee, und haben sie trotzdem immer noch gesagt, nee, es besteht kein Grund, er ist volljährig, also er kann machen, was er will. Dann habt ihr so viele Jahre gar nichts von ihm gehört? Gar nichts gehört, wohl viel unternommen, oder sagen wir mal, ich auch, wie gesagt, Polizei und auch Bekannte gehabt, oder einen Bekannten gehabt, der bei der Polizei gearbeitet hat. Und der sagte, ja gut, der sitzt im Gefängnis, das und jenes. Dann später habe ich eine Hellseherin eingeschaltet. Ja, man als Mutter versucht man alles Mögliche. Mhm. Und da musste ich irgendwie welche Sachen von ihm einschicken. Und irgendwann nachts rief sie an, oh, jetzt weiß ich, Petra, wo dein Sohn ist oder was mit ihm passiert ist. Und er wurde festgehalten von zwei Personen. Eine Person stand vor ihm und der hat auf ihn eingestochen. Und mein Sohn hatte nur zum Schluss gesagt, oh, ich dachte, ihr wärt meine Freunde gewesen. Okay, aber wir reden jetzt von einer Vision einer Hellseherin. Ja, ja, genau. Ja, so, wo war er? Irgendwann ist es ja dann rausgekommen. Wo war er all die Jahre? Hat er nie gesagt. Wann ist oder wie seid ihr wieder in Kontakt gekommen? Da habe ich das Einwohnermeldeamt, wo er als letztes gemeldet war, angerufen. Mhm. Und dann wurde man weitervermittelt. Und ja gut, nach vielen Reden und so habe ich auch alles geschildert. Und dann waren doch schon einige schon so gutmütig und haben mir dann doch die letzte Adresse gegeben. Mhm. Und die habe ich auch meinem Ex-Mann dann eben gegeben. Und ja gut, er hat ein bisschen mehr Biss. Und ja, es ist ja nun ausfindig gemacht worden. Durch das Einwohnermeldeamt? Ja. Er war also dann irgendwo neu gemeldet? Ja. Aber du wusstest doch gar nicht, bei welchem Einwohnermeldeamt du nachfragen sollst. Nee, ich habe beim letzten Einwohnermeldeamt, wo er gemeldet war, habe ich halt angerufen. Nach 8 Jahren? Nee, schon ein bisschen länger her, nicht? Aber trotzdem. Okay. Haben wir ihm halt Auskunft gegeben, wo er als letztes gemeldet war. Oder okay, gut, dann habt ihr ihn dann angetroffen. Mein Ex-Mann, ja genau, der ist dann eben auch dahin gefahren und... Aber du hast dich doch mit ihm, du hast dich doch sicher mit ihm dann auch intensiv unterhalten danach. Nein, das Nein. ist ja die Sache, man dachte mein Ex-Mann auch, wir wollen das jetzt nicht so provozieren oder so. Vielleicht hat er seine Gründe gehabt und wir wollen ihn jetzt auch nicht wieder verscheuchen. Ja. Wie ist denn der Kontakt heute? Ja, und seit gut 3 Monaten ist schon wieder kein Kontakt mehr. Mein Ex-Mann hatte bis vor kurzem noch ein bisschen mehr Kontakt gehabt. Und jetzt hat er ihn auch angemeldet und alles und jetzt ist wieder gar kein Kontakt. Ist jetzt kein Kontakt oder ist er wieder verschwunden? Nee, kein Kontakt mehr. Das spricht aber nicht sehr für euer Verhältnis, das ihr für ein Miteinander habt. Ja, das verstehe ich ja nicht. Aber eigentlich hätte er ja, das Mindeste ist ja, wäre ja gewesen, dass er dir als seine Mutter erklärt, wo er damals die vielen, vielen Jahre war und warum er dir das angetan hat, einfach zu verschwinden. Denn du hast ja wahrscheinlich extreme Angst um ihn gehabt. Das auf jeden Fall. Das. Und gerade wo man eben halt eben, ja gut, die Hälfte ja eingeschaltet hat und nachts so eine Botschaft bekommt, ja. Ja, da hat man Angst und ist besorgt. Was mit deinem Sohn passiert ist, ne? Petra, die Sendung ist gleich vorbei, du hörst es im Hintergrund. Aber dennoch werden wir es gleich bei dir wieder melden. Ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder, ja? Bis ja, gleich. Gut, danke. Okay, tschüss. Okay, tschüss. Ihr Lieben, in der Technik heute Nacht, Martin Dannhauser. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin, bye bye, ciao.